Endlich wieder Sommer, ja, es ist soweit. Kaltes Bier, es ist Fußballzeit. Wir machen uns auf den Weg, um den Weltmeister zu sehen. Wir werden hinter unserer Mannschaft stehen. Auf nach Amerika, auf in die USA. Sommer 94 nach Amerika. Gesang gut eingestimmt, so groß der Jubel, wenn wir die Sieger sind. Die Fahnen werden wehen, unsere Lieder klingen, die ganze Welt wird hören.